Manchmal Onkel und der Demokratie seine Ziele, die Gesetze bricht. Alles wird von euch verboten, was euch schon mit sich wird. Jeder, der nachdenkt und sich hört, hat ein Recht auf freie Partie. Doch was wird passieren, wenn wir uns gegenüberstehen? Erwartet deine Gnade, könnt ihr den Hass in unseren Augen sehen? Was wird passieren, wenn sich eure Zeit den Wänden an? Der Zeiter hat willkommen und wir stehen bereit. Grinsen im Gesicht, jemand euch soll passieren. Der Gleichschaltung der Medien wollt ihr die Wahl kassieren. Ihr habt den Wind gesehen, der stete Tropfenöl geschreit. Dieser Wind wird zum Orkan, wird euer Untergang sein. Doch was wird passieren, wenn wir uns gegenüberstehen? Erwartet deine Gnade, könnt ihr den Hass in unseren Augen sehen? Was wird passieren, wenn sich eure Zeit den Wänden an? Der Zahlter hat willkommen. Wir stehen bereit. Und wir stehen bereit.